Проверка отношений. Beziehungscheck. Beziehungscheck. Скажи Beziehungscheck. Sag mit mir Beziehungscheck. Okay, это будет короткая серия. Das wird eine kurze Predigtserie sein. И первая тема называется. Und das die erste Thema heißt. Недооценить или переоценить. Unterfordert? Nee. Überschätzt, unterschätzt. Okay. Oder unterschätzt. Знак вопроса. Überschätzt oder unterschätzt? Okay. Mit Fragezeichen dahinter. Ты поймешь, о чем сейчас речь. Du wirst gleich verstehen, wovon es sich Давай handelt. Включим Иоанна 5 главу. Lass uns Johannes 5 einschalten. С первого стиха. Ab dem Vers 1 bis 6. Сразу по-немецки. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Deich, der auf Hebräisch Bezeba heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg in gewisser Zeit in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hinabstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Больной лежит 38 лет. Ein Kranker liegt seit 38 Jahren dort. Иисус приходит. Und Jesus kommt dahin. Смотрит на всех этих там лежащих людей. Also schaut alle die dort liegenden Menschen. Это была купальня. Das war eine Sauna. Купальня. Oder ein Schwimmbad. Купальня. Oder okay. Ein Waschhaus. Schwimmbad. Schwimmbad, Waschhaus. Но особенный Schwimmbad. Aber das war ein besonderes Schwimmbad. Это был реп-центр. Das war so eine Art Reha-Zentrum. Для всех больных. Also für alle, die krank waren. Потому что однажды в год. Denn einmal im Jahr. Einmal im Jahr. Also einmal im Jahr. Там случалось чудо. Kam da zu einem Wunder. И Библия рассказывает, что ангел сходил. Und die Bibel erzählt ja hier, dass da ein Engel runterstieg. И делал там Whirlpool. Und hat dort Whirlpool gemacht. И первый, кто туда попадал. Und der erste, der dorthin gelang. В момент, когда там был Whirlpool. Also in der Zeit, wo dort Whirlpool war. Неважно, какая была болезнь. Egal, was für eine Krankheit hatte. Он исцелялся. Also er wurde dann geheilt. И конечно, весь народ, который был больной, имел только одну надежду. Und natürlich der ganze Volk, der krank war, die haben nur eine Hoffnung gehabt. Представляешь, там их 500 человек лежит. Stell dir vor, da waren vielleicht 500 Leute dort. Но только один исцеляется. Aber nur eine wird geheilt. И у них была одна проблема. Und sie hatten ein einziges Problem gehabt. Как я первый попаду туда? Wie komme ich als Erster dorthin? В ту секунду. Also in dieser selben Sekunde. Потому что во время Whirlpool'а кидались все подряд. Denn in dieser Zeit, wo dieser Whirlpool dort war, sind alle dorthin gegangen. И они все ждали. Und sie haben alle gewartet. И все смотрели. Und alle haben geschaut. Потому что ангел не сообщал смс-ку, когда он туда Denn придет. Der Engel hat keine SMS geschickt, wann er kommen würde. Не появлялось табло сверху через 5 минут. Es kam kein digitales digitale Uhr oder такой Anzeige. Countdown такой. So eine Countdown, jetzt komme ich. 3 2 1. So ein Countdown 4 3 2. Они там все друг друга еще поубивали. Sonst würden sie sich dort alle umbringen noch dazu. Okay, и вот все, okay. Все просто ждут и не знают когда. Und alle warten einfach und wissen nicht, wann er kommt. Иисус приходит туда. Und dann kommt Jesus dorthin. И ходит там. Und geht dorthin. И никто его не замечает. Und keine bemerkt ihn. Потому что все таращатся на воду. Denn alle glotzen auf das Wasser. Иисус приходит. Und dann kommt Jesus. А они ждут ангела. Aber sie warten auf den Engel. Okay, ты замечаешь okay. Что-то? Merkst du was? Как важно заметить вовремя Иисус. Wie es wichtig ist, Jesus rechtzeitig zu bemerken. Okay. Okay. И не таращиться на чудо. Und nicht auf ein Wunder zu glotzen. И здесь Иисус что-то такое делает. Und Jesus macht hier etwas. Когда он его исцелил. Als er ihn geheilt hat. Это произошло так просто. Das ist so einfach passiert. Иисус говорит ему, встань. Jesus sagt zu ihm, steh auf, возьми постель твою, nimm dein Bett и ходи. Und geh. И он тотчас выздоровел. Und in demselben Moment ist er geheilt worden. Все. Und das war's. Okay, я хочу просто обратить внимание на то, что Иисус сказал. Ich möchte einfach eure Aufmerksamkeit darauf lenken, was Jesus sagte. Дорогие, meine Lieben, он говорит, возьми постель свою. Er sagte, nimm deine Matte и иди отсюда. Und dann geh hier weg. Он говорит, вали отсюда. Er sagt, hau ab hier. Быстрее. Und so schnell, wie du nur kannst. Делай ноги. Und mach jetzt Füße. То есть, смотри, когда Господь исцеляет нас. Schau her, wenn Herr uns heilt. Когда Господь освобождает нас. Wenn Herr uns befreit. Он говорит, бери свои шмотки. Er sagt, nimm deine Klamotten. И вали отсюда. Und hau schnell ab. Беги отсюда. Lauf hier. Меняй эту атмосферу. Und verändere diese Atmosphäre. Уходи из этого окружения. Und geh aus dieser Umgebung weg, в котором ты находишься. In dem du dich befindest gerade. Amen. Знаешь, если ты действительно хочешь освободиться, und weißt du, wenn du tatsächlich befreit werden möchtest, тогда тебе нужно изменить свое окружение. Dann musst du deine Umgebung, verändern. Тебе нужно оставить своих бывших друзей. Du sollst deine früheren Freunde lassen. Оставить свои бывшие контакты. Deine früheren Kontakte und, lassen. И изменить свой социальный Netzwerk. Und, dein soziales Netzwerk auch verändern. Знаешь, Реп-центры, реальные Реп-центры имеют одну проблему. Weißt du, die, realen Reha-Zentren, Reha-Zentren, die haben ein echtes Problem. Они работают с наркоманами. Sie arbeiten mit den Drogenabhängigen, mit Alkoholikern. И они с ними работают год, один, два. Und sie arbeiten mit ihnen ein Jahr, zwei Jahre lang. И пока эти ребята в реп-центре, все хорошо. Und solange diese Jungs im Reha-Zentrum sind, ist alles gut. Но как только они уходят назад в свою атмосферу прошлого. Aber sobald sie in ihre Atmosphäre der Vergangenheit wieder zurückkehren. Некоторые, даже многие возвращаются. Also manche, sogar viele, kehren wieder zurück. Потому что окружение влияет как наркотик. Denn die Umgebung, sie wirkt wie eine Droge. И если мы покаялись, und wenn wir uns bekehrt haben, нам нужно оставить свою прошлую компанию. Dann sollen wir unsere frühere Umgebung verlassen. И изменить свою социальную среду. Und auch sein sozialen Umfeld verändern. Знаешь, это важно не только для зависимых людей. Weißt du, es ist nicht nur wichtig für die Menschen, die abhängig sind, но и другие проблемы, которые есть. Sondern auch für die anderen Probleme, die existieren. Когда у тебя была какая-то другая еще нужда, проблема, гордыня, там, грех, похоть, я не знаю. Wo du zum Beispiel Sünde, wo du früher gesündigt hast, in der Begierde oder in Stolz, Hochmut, Depression und so weiter. Тебе нужно изменить свою атмосферу. Dann solltest du deine Atmosphäre verändern. И врачи говорят, опасно окружать себя горькими людьми. Und die Medizin sagt, es ist gefährlich, sich mit den verbitterten Menschen sich zu umgeben. Amen. Amen. Блудный сын поднял голову однажды. Ein verlorener Sohn hat mal seinen Kopf hochgehoben. И посмотрел по сторонам. Und hat sich so umgeschaut. И вокруг были одни свиньи. Und um ihn herum waren nur Schweine. И когда он увидел свиней, он стал как свинья. Und als er diese ganzen Schweine gesehen hat, ist er selber zu einem Schwein он geworden. Хотел жрать то, что жрут свиньи. Er wollte das fressen, was die Schweine gefressen haben. Он вонял так, как свиньи. Er hat genauso gestunken wie ein Schwein stank. Потому что вокруг были свиньи. Denn um ihn herum waren tatsächlich auch Schweine. Okay, и тебе okay. нужно выйти из этой среды. Und du musst aus dieser Атмосфере рausgehen, больная, aus dieser Umgebung. Больная среда. Also diese kranke Umgebung. Делает тебя больным. Macht dich krank. Okay. Если ты депрессивный человек, wenn du ein depressiver Mensch bist, сегодня, например, heute zum Beispiel, дождь идет, es regnet, ich habe schlechte Laune. Знаешь, ты можешь сесть к другому, который такой же депрессивный. Weißt du kannst dich auch zu dem hinsetzen, der genauso depressiv ist wie du. И говорить друг другу, какая плохая погода. Und zueinander sagen, hey, das Wetter ist so mies. И ты знаешь, у вас будет очень депрессивное настроение. Und weißt du, ihr werdet bestimmt eine depressive Stimmung auch haben. А вместо этого ты должен сесть к тому. Aber anstatt dessen solltest du dich zu dem hinsetzen. Который даже под дождем кричит, Аллилуйя. Der sogar beim Regen schreit, Halleluja. Аллилуйя! Все классно! Es ist alles gut und Gott sei Dank. Amen. Amen. То есть нам нужно искать противоположность. Also wir müssen immer das, nicht immer, wir müssen das Gegenteil suchen. Okay, негатив – это зараза. Denn negativ ist wie eine Infektion. Amen. Amen. Когда сидят за столом, weißt du, wenn man am Tisch sitzt, семья, eine Familie, и один ребенок кушает, und ein Kind isst, и говорит, фу! Und sagt, фу! Невкусно. Das schmeckt richtig kacke. Говорит, und plötzlich sagt dann das zweite Kind, ich habe keinen Bock jetzt zu essen. Третий, если там еще третий есть, und plötzlich das dritte Kind, wenn es ein drittes Kind gibt, ich habe auch keine Lust zu essen. Если ты сидишь как папа или мама, ты чувствуешь тоже невкусно. Und wenn du dann als Mutter oder Vater daneben sitzt, dann denkst du, oh, das schmeckt tatsächlich nicht. Das Negativ, это зараза. Weißt du, das Negative, das infiziert die anderen Menschen. И Библия говорит, что нам нужно менять свое общение. Und die Bibel sagt uns, dass wir unsere Umgebung verändern sollen. И что от общения зависит твой успех или твое поражение. Und dass durch die Beziehungen, durch die Gemeinschaft verändert sich auch dein Leben. Успех или поражение. Also deine Niederlage oder hängen deine Niederlage oder dein Erfolg ab. От твоего общения. Also von deinen Beziehungen, von deinen Gemeinschaften. Псалом 1. Der Psalm 1. И первый стих. Und auch der Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Блажен человек, который не сидит в собрании развратителей. Also wohl dem, der nicht in der, in der Umgebung von den Gottlosen sitzt. Который не сидит среди развратных людей. Der zwischen den Menschen, die verkehrt sind, sitzt. Блажен такой человек. Also da so ein Mensch ist selig. Оказывается, есть общения, gesegnet. Которые разрушают тебя. Also, so wie es aussieht, es gibt solche Beziehungen, die dich zerstören. И Библия говорит, счастлив человек, который не находится в такой атмосфере. Und die Bibel sagt, glücklich ist der Mensch, der in so einer Umgebung nicht da ist. Здесь речь идет о безбожниках. Hier ist die Rede über die Gottlosen. И по-немецки еще Spötter. Und auf Deutsch auch noch Spötter doch dazu. Насмешники. Also die Menschen, die sich lächerlich machen. Oder? Nee, которые смеются. Also die belachen. Над святыми вещами. Über die heiligen Dinge. И надо таких людей избегать. Und solche Menschen sollte man meiden. Если ты хочешь быть счастливым. Also wenn du glücklich sein möchtest. Блаженным. Und selig und gesegnet. Уходи от людей, которые о святом говорят так легкомысленно. Dann gehe von den Menschen, die über das Heilige so einfach leichtfertig und lächerlich reden. С небрежностью говорят о церкви. Die über die Gemeinde so nieder, also so blöd reden. С небрежностью говорят also о людях Божьих. Die über die Menschen missachtend reden. И Библия говорит, избегай, чтобы тебе быть блаженным. Und die Bibel sagt, du sollst sie meiden, wenn du glücklich sein möchtest. Amen. И Библия говорит, потому что она знает это. Und die Bibel sagt das, weil sie es weiß. И нам нельзя быть такими глупыми людьми, которые говорят, я сам мудрый, я сам разберусь. Und wir sollten nicht solche dummen Menschen sein, die sich denken, ich weiß es selber, ich werde selber schon zurechtkommen. Я же взрослый человек. Ich bin doch schon ein erwachsener Mann. Нет, с кем поведешься, от того и наберешься. Nein, mit dem du verkehrst, mit dem, von dem wirst du auch das alles, ja, nehmen. С кем поведешься, от того и наберешься. Also schlechte Umgebung wird dir auch die schlechten Angewohnheiten geben. Скажи мне, кто твой друг, и я Sag скажу, mir, кто ты. Wer dein Freund ist und ich sag dir, wer du bist. Amen. Это мудрость. Das ist eine Weisheit. Okay, с кем поведешься? Also mit wem du zu tun hast, от того ты и наберешься. Von dem wirst du alles auch übernehmen. И когда ты сидишь в святом собрании, und wenn du in der Versammlung der Heiligen sitzt, то ты наберешься святости. Dann wirst du Heiligkeit aufnehmen. Amen. Amen. Поэтому скажи соседу, как хорошо, что ты рядом. Deswegen sagst du deinem Nachbarn, es ist so gut, dass du da bist, nicht dran. Давай оценим свое собрание. Lass uns bitte unsere Versammlung schätzen, wertschätzen. Оцени то, что у тебя здесь есть. Also wertschätze das, was du hier hast. Оцени свою домашнюю группу. Wertschätze deine Kleingruppe. Оцени атмосферу, где люди молятся. Wertschätze die Atmosphäre, wo die Menschen beten. Оцени это заново. Und du das erneut wertschätzen. Это уже дефицит. Denn das wird zu einem Defizit. Где люди сегодня молятся. Wo die Menschen heute beten. И поэтому для меня это огромная радость. Deswegen ist für mich das eine riesige Freude, возможность здесь eine быть. Möglichkeit, возможность hier zu здесь sein быть, в воскресенье und auch Möglichkeit, hier zu sein, am Mittwoch Когда oder am Sonntag, в рабочую какую-то свою ячейку, wo du deine Kleingruppe auch triffst. Когда, например, прославление встречается, это атмосфера. Also wenn der Lobpreis sich zusammentrifft, das ist eine Atmosphäre. Okay, ты работаешь, okay? Но ты заряжаешься также. Du arbeitest, aber zugleich tankst du dich wieder auf. Halleluja. Halleluja. Знаешь, был такой Соломон, очень мудрый. Weißt du, es gab einen sehr weisen Salomon. Очень мудрый. Einen sehr, sehr weisen Salomo. Мудрее, чем я и ты вместе взяты. Also weiser wie ich und wie alle zusammengenommen. Мудрый человек. Also es war wirklich ein weiser Mann. Но знаешь, в этой мудрости его даже вот даже эта мудрость не смогла его удержать. Aber weißt du, sogar diese Weisheit hat nicht abhalten können von от влияния неправильных людей. Von dem Einfluss von den falschen Menschen. И у него была куча жен. Er hat einen Haufen Ehefrauen gehabt. И написано, что эти жены они совратили его. Und es steht geschrieben, dass diese Ehefrauen ihn verführt haben. Они смогли увести его от Бога. Also sie haben geschafft, ihn von Gott wegzubringen. И он стал поклоняться идолам этих жен. Und er hat angefangen, die Götzen von diesen Ehefrauen anzubeten. Какие-то там идолы были. Die haben irgendwelche Götzen dort gehabt. И он стал поклоняться этим идолам. Und dann fing er an, sie anzubeten. Зная великого Бога. Obwohl er einen großen Gott kannte. Что ты делаешь? Was machst du? Это влияние. Das ist der Einfluss. Нехорошее, неправильное. Das ist ein falscher Einfluss. Есть влияние, которое очень доброе и сильное. Und es gibt einen Einfluss, was sehr stark ist und was sehr gütig und gut ist. Но есть влияние негативное. Aber es gibt auch negativen Einfluss. И поэтому нам важно разбираться. Deswegen ist es für uns ganz wichtig zu unterscheiden. Кто твой друг? Wer ist dein Freund? Есть друзья от Бога. Es gibt Freunde von Gott. Amen. Amen. И есть друзья от дьявола. Und es gibt Freunde vom Teufel. Есть и такие. Auch solche gibt es. Эти агенты, секретные агенты das дьявола. Das sind so secret Agenten, so Geheimagenten. И он пришел в твою жизнь. Und kommt in dein Leben. С одной целью. Nur mit einem Ziel. Разрушить твою веру. Deinen Glauben zu zerstören. Wow. Wow. Секретный агент. Das ist ein Geheimagent. Это от дьявола. Der ist vom Teufel. И как обнаружить, кто от Бога, кто от дьявола? Und wie kann man dann herausfinden, wer vom Teufel und wer vom Gott ist? Я могу тебе подсказать. Ich kann dir jetzt dieses Geheimnis verraten. Три вещи. Also es gibt drei Dinge. Очень легко. Es ist ganz einfach. Первое. Das erste. Распространяет ли твой друг сплетни? Lästert denn dein Freund? Распространяет und tut er Gerüchte, ли он какие-то сплетни? Tut er irgendwelche Gerüchte verteilen oder verbreiten? Что такое сплетни? Was ist eine Lästerei oder Gerüchte? Это слухи, das sind Gerüchte, которые говорят о ком-то плохо, die über jemanden schlecht reden. За его спиной. Hinter seinem Rücken. Ой, вот это сплетни. Das sind Lästereien. Итак, распространяет ли твой друг такие слухи? Also, tut dein Freund solche Gerüchte verbreiten? Второе. Das zweite. Спорит ли он часто, никогда не соглашаясь? Дискутирует он sehr oft und tut er nicht zustimmen oder zustimmen oder wie sagt man dazu? Никогда не соглашаясь. Also er stimmt niemals zu. Он всегда спорит. Er diskutiert immer, er streitet immer. Есть ли такой человек в твоем окружении? Gibt es denn so einen Menschen in deiner Umgebung? Третье. Das dritte. Замечаешь ли ты в нем дух непокорности? Bemerkst du denn in ihm den Geist der Rebellion? Rebellion. Der Ungehorsamkeit. Если хотя бы один пункт ты говоришь да. Wenn du wenigstens bei einem Punkt ja sagst. Ты не, даже не сомневайся, этот человек уведет тебя от Бога. Dann brauchst du nicht einmal zweifeln, denn dieser Mensch wird dich von Gott wegbringen. Это агент security от дьявола. Das ist der Geheimagent vom Teufel. И признак настоящего друга. Und das Zeichen von einem echten Freund. Это парень, человек или девушка. Das ist ein junger Mann oder junge Frau oder ein Mensch, тебе, der dir nicht immer zustimmt, nicht immer sagt ja und ja, ja, was умеет, du bist, правду, der es schafft, die Wahrheit zu sagen in die Augen, weil er dich liebt. Amen. Это важная истина. Это важная истина. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit. Потому что масса людей ищет сегодня друзей. Denn Massen von Menschen suchen sich heutzutage Freunde. И они ищут тех, которые им поддакивают. Und sie suchen diejenigen, die zu allem Ja sagen. И один пример из Библии говорит нам. Und ein Beispiel aus der Bibel sagt uns. 2 Паралипоменон, 20 глава. Das ist der 2. Chronik 20. 35 по 37 стих. Ab dem Vers 35 bis 37. Давай прочитаем. Lass uns das mal lesen. Danach aber verbündete sich Josaphat, der König von Juda, mit Ahasja, dem König von Israel, der gottlos war in seinem Tun. Und zwar verband er sich mit ihm, um Schiffe zu bauen, die nach Tarsis fahren sollten. Und sie fertigten die Schiffe in Ezion-Geber. Aber Eliezer, der Sohn Dodavasch von Maresha, weissagte gegen Josaphat und sprach, weil du dich mit Ahasja verbunden hast, so hat der Herr dein Werk zerstört und die Schiffe zerschellten und konnten nicht nach Tarsis fahren. Schau her, das war ein Mensch, der gerecht vor Gott war. Josaphat. Молодой. Das war ein junger Mann. Энергичный. Das war ein energischer Mann. Любил Бога. Der liebte Gott über написано, alles. Что он был благочестивый человек. Also steht geschrieben, dass er ein gottesfürchtiger Mann war. Но у него была проблема. Aber er hat ein Problem gehabt. Он не разбирался в людях. Er kannte sich bei den Menschen nicht aus. И он сделал Geschäft, Business с этим другим человеком. Und er hat ein Geschäft abgeschlossen mit einem anderen Mensch. Который ни человек не от Бога. Also der Mensch, der nicht von Gott war. Ахазия. Der Ахазия. Это был агент от дьявола. Das war ein Geheimagent vom Teufel. Чтобы поразить этого Иосафата. Um den Josaphat zu niederzustrecken. И этот Иосафат, он быстро заключил с ним бизнес. Und dieser Josaphat hat ganz schnell mit ihm eine Vereinbarung getroffen. И Бог говорит через пророка. Und Gott dann spricht durch den Prophet. Следующий стих. in dem nächsten Vers за dann, то, что ты заключил с ним завет. Dafür, dass du mit ihm einen Bund geschlossen hast. Твой Geschäft и ты сам будешь разрушен. Also dein Geschäft und du selbst werden zerstört werden. Zerstört werden. Смотри, как важно, кого ты выбираешь в друзья. Schau her, das ist, wie wichtig das ist, wen du dir als Freund auswählst. И Иосафат, он был очень быстрый, чтобы заключать дружбу. Und Иосафат war ziemlich schnell, was die Freundschaften anbetrifft. Говоря современным языком, если бы ты Иосафату на Фейсбуке предложил дружбу, он сразу бы кликнул. Okay. Auf moderner Sprache übersetzt, wenn du Иосафат deine Freundschaft in Facebook angeboten hättest, hätte er gleich zugestimmt. Oh, он сразу всех принимал в себе в друзья. Also er hat gleich sich alle als Freund genommen. Знаешь, если к нам легко записаться в друзья, что-то не так. Weißt du, wenn es so leicht ist, unser Freund zu werden, dann stimmt was nicht. Слышишь? Hörst du? Если к тебе легко попасть в друзья, что-то also, не wenn то. Also, wenn es so einfach ist, dein Freund zu werden, dann stimmt was nicht. Stimmt was nicht. Хе-хе. Хе-хе. А как это? А wie? Как? Это ж надо дружить со всеми. Ja, wie? Man soll doch mit allen Freund sein. Nein. Знаешь, Бог дружит тоже не со всеми. Weißt du, Gott hat auch nicht mit jedem eine Freundschaft. Бог не дружит со всеми. Gott hat auch nicht mit jedem eine Freundschaft. Amen. Он любит всех. Also er liebt alle. Но он не дружит со всеми. Aber er ist nicht für jeden ein Freund. Amen. Amen. Нет, абсолютно. Absolut nein. Он дружит с теми, в ком он находит соответствие. Also er nimmt den zum Freund, wo er Übereinstimmungen hat. Amen. Amen. Говорит, Авраам, друг мой. Er sagt, Abraham ist mein Freund. А вот Вася, Федя Помидоров, он не мой друг. Amen. Aber der Peter Помидоров ist nicht mein Freund. Amen. Знаешь, нам важно дружить с теми людьми. Weißt du, ist es so wichtig, mit ihm eine Freundschaft zu haben? Которые с тобой имеют одно. Die mit dir eine Gemeinsamkeit haben. Die haben Übereinstimmung mit dir. Und ich habe nicht mit jedem eine Freundschaft. Нет. Nein. Всеми, weißt du, wenn du mit jedem ein Freund bist, dann hast du keine Prinzipien. Okay. Okay. Такое, ну, везде свой человек. Also es gibt so einen Mensch, der überall везде свой. Er ist überall für alle da und er tut sich gleich eingliedern. Und das ist gefährlich. Und die Bibel sagt, lieber ein kluger Feind als ein dummer Freund. Okay. Okay. Und es gibt auch noch unterschätzter Einfluss oder unterschätzte Beziehungen. Вот это как раз влияние негативных друзей. Genau das ist der Einfluss von den negativen Freunden. Недооцененное влияние. Die man unterschätzt. Иисус говорит, слушай, убегай отсюда. Und Jesus sagt, hör zu, renn hier weg. Я тебя исцелил. Ich habe dich geheilt. А я бери свои шмотки. Jetzt nimm deine Klamotten. И уходи und из этой атмосферы. Und geh aus dieser Atmosphäre heraus. О, уходи быстрее из этой. Und geh ganz so schnell wie du kannst da raus. И почему? Amen. Warum? Кого-то, до кого-то дошло. Also jemand hat es begriffen. Он уже 38 лет лежит с этими коллегами. Also er liegt schon seit 38 Jahren mit allen behinderten Menschen um sich herum. И это абсолютно депрессивная атмосфера. Und es ist absolut eine depressive Stimmung dort. И наступает такой синдром жертвы. Und dann kommt so ein Syndrom, also ein Opfersyndrom über die Menschen. И слепые люди. Blinde Menschen. Они хотят быть со слепыми. Sie wollen mit den Blinden zusammen sein. Хромые люди. Die lahmen Menschen. Хотят быть с хромыми. Wollen mit den lahmen zusammen sein. Какие-то парализованные хотят быть с парализованными. Die Menschen, die paralysiert sind, die möchten auch mit den gleichen da sein. Потому что они успокаиваются. Denn sie kommen dann zur Ruhe. Потому что наконец-то они чувствуют себя как дома. Denn endlich fühlen sie sich wie zu Hause. Но это как раз и есть опасность. Aber genau das ist die Gefahr. Можно успокоиться в самых ужасных условиях. Man kann sich zufriedenstellen mit den schrecklichsten Umständen. Если быть в такой атмосфере. Wenn man sich in so eine Atmosphäre begibt. Бомжи себя чувствуют классно. Also die Obdachlosen fühlen sich sehr gut. Хотя живут в ужасных условиях. Obwohl sie in wirklich erbärmlichen Umständen leben. Потому что они вечером возвращаются в свою дыру. Denn sie kehren am Abend wieder in ihr Loch zurück. Видят, как на картоне справа лежит опять этот Федя. Und sie sehen, dass irgendein Peter rechts in seinem Karton wieder schläft. А справа лежит еще какой-то. Und rechts liegt dann noch einer. И они так смотрят, а у меня двойной картон, у меня всех лучше. Und dann schaut halt zu seinem Karton und sagt, ich habe einen doppelwendigen Karton. Mir geht's am besten. Also, mir geht es gut. Но если бы он побывал в нормальном доме. Aber wenn er in einer normalen Wohnung wäre. Если бы он кушал с нормальными людьми. Wenn er mit normalen Menschen essen würde. Он бы чувствовал себя очень дискомфорт. Dann würde er sich sehr komisch fühlen. Как важно менять атмосферу, если ты хочешь освободиться. Also wie wichtig ist die Atmosphäre, die Beziehungen zu ändern, wenn du frei werden möchtest. Если ты хочешь иметь семью. Also wenn du eine Familie haben möchtest. Нельзя общаться с разведёнными людьми. Dann sollte man sich nicht mit geschiedenen Menschen unterhalten. Ты слышишь? Hörst du? Потому что там ты слышишь только одно. Denn dort hörst du nur das eine. Все мужики такие. Alle Männer sind so. Может быть, у тебя они vielleicht, были все такие. Vielleicht waren sie bei dir so alle. Но вообще-то это не все такие. Aber eigentlich sind nicht alle so. Мужики, вы здесь? Männer, seid ihr hier? Amen. Amen. Amen. Вся молодежь такая. Die ganze Jugend ist so. Вся такая перверс. Alle Jugendlichen sind pervers. Нет, не вся молодежь Nein, такая. Nicht alle sind so. Amen. О, любовь зла полюбишь и козла, говорят. Die Liebe ist böse, du wirst auch einen A-Punkt-Punkt lieben. В этом мире счастья нет. In dieser Welt gibt es kein Glück. Это депрессивная атмосфера. Und diese depressive Atmosphäre. Может быть, в твоем мире нет счастья. Vielleicht ist in deinem Leben kein Glück. Тогда беги из этого мира. Dann renn aus dieser Welt heraus. Okay, и меняй свою атмосферу. Und verändere deine Atmosphäre. И так Иисус сказал: беги отсюда. Und so hat auch Jesus gesagt: renn hier weg. Бери свою постель. Nimm dein Bett. И иди. Und geh. И иди быстрее. Und geh ganz schnell. Потому что людям нравится находиться с теми, у кого та же самая болячка. Denn den Menschen gefällt es, in der Atmosphäre dort zu sein, wo sie dieselben Krankheiten haben. Хромым нравится хромать вместе. Also den Lahmen gefällt es zusammen, lahm zu sein. Amen. Und hinken. Слепым нравится гулять вместе. Den Blinden gefällt es, gemeinsam zu spazieren zu gehen. Были два друга. Es gab mal zwei Freunde. У одного была фобия темноты. Also der eine hat eine Phobie gegen die Dunkelheit. А у другого была фобия тесноты. Und der andere hat Phobie gegen, also hat Platzangst gehabt. Aha, Klaustrophobie. Also Klaustrophobie. И они вместе сняли одну квартиру. Und sie haben zusammen eine Wohnung sich gemietet. Когда они жили вместе. Und als sie gemeinsam gelebt haben. Они пугали друг друга. Also sie haben sich ständig einander erschreckt. Тот говорит: не выключай свет. Der andere sagte: hör auf, das Licht auszuschalten. А второй говорит: не закрывай дверь. Und der andere sagt: mach die Tür nicht zu. Представляешь такую жизнь? Stell dir vor, so ein Leben. Люди кормятся дисфункциями друг друга. Also die Menschen nähren sich von den falschen Funktionen, Проблемами oder? Also mit von Problemen, die sie haben. И так важно изменить атмосферу. Und deswegen ist es so wichtig, die Atmosphäre zu ändern. Родители дорогие. Meine lieben Eltern. У ваших детей есть друзья? Bei euren Kindern gibt es Freunde. Кто это? Wer ist das? Ты знаешь это? Kennst du die Freunde? Тебе нужно знать друзей твоих детей. Du musst die Freunde deiner Kinder wissen. И тебе kennen. Нужно помогать ему выбирать правильные друзья. Und du musst deinem Kind helfen, richtige Freunde zu wählen. Тебе нужно влиять на его окружение. Du musst auf sein Umfeld Einfluss nehmen. И организовывать его окружение. Und auch sein Umfeld zu organisieren. Ты слышишь? Hörst du? Важно, чтобы это было. Es ist wichtig, dass es sowas gibt. И мне нравится быть в нашей церкви. Und mir gefällt es, in unserer Gemeinde da zu sein. Потому что мы хотим бросить вызов. Denn wir wollen einen Aufruf schmeißen, eine Herausforderung. Мы делаем вызов. Also wir schmeißen einen Aufruf. Всегда. Immer. В любом возрасте. Also in jedem Alter. И наш детсад – это вызов этому миру. Und unser Kindergarten ist die Herausforderung für diese Welt. Это христианский детсад. Das ist ein christliches Kindergarten. Слава Богу. Und Gott sei Dank. Слава Богу Gott за молодежь, которая здесь. Für die Jugend, die hier sitzt. Это вызов этому миру. Das ist auch ein Aufruf oder Amen. Für diese Welt. Слава Богу за тех одиноких женщин и мужчин, которые здесь. Und Gott sei Dank für die alleinstehenden Frauen und Männer, die hier sitzen. Это вызов тем одиноким, которые там. Das ist auch die Herausforderung für die Menschen, die außen sind. И семейные, которые здесь. Und auch für die Familien, die hier sind. Потому что это вызов тем, которые там. Denn es ist eine Herausforderung für die draußen sind. И я верю, что Бог будет использовать это. Und ich glaube daran, dass Gott das gebrauchen wird. И мы хотим поднимать эти служения. Und wir wollen diese Dienste auch aufbauen. Это здоровое общение. Also diese gesunden Beziehungen. Здоровая атмосфера. Und eine gesunde Atmosphäre. В каждом возрасте. In jedem Alter. И оцени эти общения. Und wertschätze diese Beziehungen. Держись за них. Ja, und halte dich fest daran. Halleluja. Halleluja. Okay. Okay. Первая мысль моя закончилась. Also mein erster Gedanke ist zu Ende. Unterschätzt. Unterschätzt? А что же überschätzt? Und was ist dann überschätzt? О, есть такие отношения, которые мы переоценили. Es gibt auch solche Beziehungen, die wir überschätzt haben. Есть такие. Solche gibt es auch. Ты хочешь это услышать? Willst du das hören? Кто хочет это услышать? Wer will das hören? Okay, я пошел домой. Okay, ich gehe nach Hause. Кто хочет это услышать? Wer will das hören? Okay. Okay. Есть переоцененные отношения. Also es gibt überschätzte Beziehungen. Это вторая ошибка. Das ist der zweite Fehler. Есть такие люди, они хорошие, я их люблю. Es gibt solche Menschen, die sind gut und ich liebe sie. Но куда бы они ни пришли, aber egal wohin sie gehen würden, у них печальное лицо. Haben sie immer ein unglückliches Gesicht. Как будто бы Иисус не умер и не воскрес. Als ob Jesus nicht gestorben und nicht auferstanden ist. Ну, они говорят, да, Иисус умер и воскрес. Но... Ja, sie sagen, der Jesus ist gestorben und ist auferstanden, aber... Но это их не касается. Aber das betrifft sie nicht. Потому что самое главное... Denn das Wichtigste... Это мужа нет. Ich habe keinen Ehemann. Нету жены. Ich habe keine Ehefrau. Да, Иисус умер и воскрес. Ja, Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Но мужа нет. Aber ich habe keinen Ehemann. И люди говорят, ой, в этой церкви 40-летние мужики сидят. Und die... Und die Frauen sagen, in dieser Kirche sitzen nur 40-jährige Männer, die 20-jährige Mädels ansehen, aber auf mich schaut keiner. Und all ihren Glauben strengen sie an und wollen das erreichen. Gott, gib mir einen Ehemann oder eine Beziehung. Meine Lieben, когда главная цель найти себе мужа или найти жену, wenn das wichtigste Ziel von dir ist, einen Ehemann oder eine Ehefrau zu finden, любой ценой, jeden Preis, или найти друга, oder einen Freund zu finden, без друга не могу, ohne Freund schaffe ich das gar nicht, нет счастья и смысла в жизни, es gibt keinen Sinn und kein Glück in meinem Leben ohne Freund, тогда счастья в этих отношениях не будет, dann wird in diesen Beziehungen kein Glück dabei sein, если главная цель, wenn das wichtigste Ziel ist, найти какого-то человека, irgendeinen Menschen zu finden, тогда не будет счастья в этих отношениях. Dann wird kein Glück in diesen Beziehungen dabei sein. И чтобы иметь счастье, und Glück zu bekommen, с каким-то человеком, mit irgendeinem Menschen, нужно иметь счастье до этого. Sollte man ein Glück, also glückliches Leben davor haben. Без этого человека. Also ohne diesen Menschen. Уже когда ты начинаешь отношения, denn wenn du eine Beziehung anfängst, ты делишься только тем, что у тебя есть. Du teilst nur das, was du schon hast. Ты не можешь дать того, чего у тебя нет. Du kannst nicht das einem Menschen geben, was du nicht hast. И если до мужа у тебя была депрессия, und wenn du vor Ehemann eine Depression hattest, то с мужем будет двойная депрессия. Dann wird mit dem Ehemann die doppelte Depression kommen. И человек потом сидит и плачет дома. Und der Mensch sitzt dann zu Hause und weint. Господи! Oh Herr! Этого она плакала, Господи, дай мужа. Davor hat sie geweint und sagte, gib mir einen Ehemann. Сделай что-нибудь. Mach jetzt endlich was. Я еще не замужем. Ich bin immer noch nicht verheiratet. Да слава Богу, что еще und не Gott замужем. Gott sei Dank, dass du noch nicht verheiratet bist. Amen. Amen. Уже когда ты выйдешь замужем. Denn wenn du dann heiraten wirst. За кого-нибудь. Hauptsache. Потом будешь молиться, Господи. Hauptsache jemanden haben als Mann, dann wirst du später beten, oh Herr. За что ты меня наказал? Wofür hast du mich so bestraft? Amen. Amen. А когда ты пришла домой, aber wenn du nach Hause kommst, и там никого нет, und dort ist niemand, тишина, es ist Ruhe, никого, никто тебе не парит нервы, also niemand, niemand nervt dich, хочу молюсь налево, ich kann links laufen und beten, wenn ich will, kann ich rechts laufen und beten, благодать, oh, das ist wirklich eine Gnade. И если ты ждешь счастья от определенных отношений, und wenn du Glück erwartest von den bestimmten Beziehungen, ты слишком много ожидаешь, dann erwartest du viel zu viel. Ты переоцениваешь. Du überschätzt diese Beziehungen. Переоцениваешь. Du überschätzt sie. И входя в такие отношения, где есть завышенные ожидания, und in so eine Beziehung einzugehen, wo überhöhte Erwartungen da sind, там всегда разочарование. Dort kommt immer zu Enttäuschungen. И я тебе скажу даже больше. Und ich kann dir sogar mehr sagen. Не ожидай даже взаимности. Erwarte nicht einmal die Gegenseitigkeit. Ага, когда ты говоришь, ты мне, я тебе. Wenn du sagst, ich dir, du mir. Ты мне, я тебе. Also du mir, ich dir. Вот такой принцип. Also so ein Prinzip разрушает отношения. Zerstört die Beziehungen. Amen. Amen. Это краткосрочные отношения. Das sind kurzfristige Beziehungen. Okay? Они когда-то okay. закончатся. Also irgendwann einmal werden sie beendet werden. И не ожидай даже взаимность. Und erwarte nicht einmal eine Gegenseitigkeit. Когда Лео говорит, мне всегда мало. Also кто? Человек говорит, мне also, всегда мало. Wenn ein Mensch sagt, mir ist das immer zu wenig. Это всегда принцип краткосрочных отношений. Das ist, da steckt ein Prinzip der Kurzfristigkeit dahinter. Знаешь, какой долгосрочный принцип? Weißt du, wie eine langfristige Beziehung kommt? Принцип долгосрочных отношений. Also das Prinzip von langfristigen Beziehungen ist. Я готов дать больше, чем она хочет. Also ich bin bereit, mehr zu geben, als sie will. Я хочу и да, готов дать больше. Also ich bin bereit, mehr zu geben. Чем она мне. Als sie mir. И всегда приходит момент, когда нужно дать больше. Und es kommt immer zu einem Moment, wo du mehr geben musst. Когда нужно дать больше. Wo es nötig ist, mehr zu geben. И если ты не способен дать больше другому. Und wenn du nicht fähig bist, einem anderen Menschen mehr zu geben. Чем он тебе. Als er dir. Тогда конец. Dann ist aus. И мы хотим часто того, чего у нас нету. Und wir wollen oftmals das, was wir nicht haben. И кажется, что без этого нету счастья. Und man denkt sich so, ohne das ist man nicht glücklich. И не женатый хочет жениться. Und der nicht verheiratet ist, möchte heiraten. Но знаешь, когда он женится? Aber weißt du, wenn er heiratet? Что-то странное происходит. Dann passiert was Komisches, Seltsames. Когда он был не женатый? Wo nicht verheiratet war? Он думал, женюсь и все искушения закончатся. Er denkt, wenn ich verheiratet bin, dann gehen alle Versuchungen weg. И вдруг он женился. Und plötzlich heiratet er. А искушения остались. Aber die Versuchungen sind immer noch. И он уже женатый. Und er ist bereits verheiratet. Но хочется жениться на другой. Aber er möchte gerne auch eine andere heiraten. И знаешь, на ком бы ты ни женился? Und weißt du, egal wen du heiraten wirst. Всегда хочешь другую. Du willst immer eine andere. О чем это? Wovon spricht das? Это называется похоть. Das bedeutet Begierde. Похоть. Begierde. Похоть. Das ist Begierde. Один брат мне сказал. Ein Bruder sagte mir mal. Я бы тоже был бы счастлив, если бы у меня была такая жена, как у тебя. Also ich wäre auch glücklich, wenn ich genauso eine Frau hätte wie du. Wie du? Как у тебя? Also wie du? И знаешь, я ему сказал, откуда ты знаешь, какая моя жена? Dann habe ich ihm geantwortet, woher weißt du, wie meine Frau ist? Мы часто обесцениваем то, что у нас есть, и завидуем чужому. Also oftmals tun wir das, was wir haben, unterschätzen oder wir schätzen das nicht so, wie es ist und wollen das andere haben. Это зависть. Und das ist Neid. Мы хотим что-то другое, чего у нас нет. Also wir wollen das, was wir nicht haben. А я хочу его нос. Also ich will seine Nase haben. А я хочу ее волосы. Und ich will ihre Haare haben. А я хочу его машину. Und ich will sein Auto. Я хочу его мужа. Ich will ihren Ehemann. О чем ich это? Will nicht ihren Ehemann. Amen. Amen. Кто бы что ни хотел. Also egal, wer was möchte. Давай проверим. Also lass uns das prüfen. О чем это говорит? Wovon das spricht? Это говорит о похоти. Also das spricht über die Begierde. Похоть. Я хочу что-то другое, чего у меня нет. Also ich möchte das, was ich nicht haben kann. Когда ты спрашиваешь детей, сколько тебе лет? Also wenn du deine Kinder fragst und sagst, wie alt bist du? И они говорят, 8,5. Und sie sagen 8,5. 9,5. Oder 9,5. 10,5. 10,5. О чем это говорит? Wovon spricht das? Они хотят быть взрослее. Also sie wollen erwachsener werden. 8,5 уже. Der ist schon 8,5. Знаешь, но никто почему-то, когда ему 40 лет, не говорит, мне 40,5. Aber komischerweise derjenige, der schon 40 ist, sagt niemals, ich bin schon 40,5. Мне 72,5. Oder ich bin 72,5. Почему? Wieso? Ты понимаешь? Verstehst du? И Библия говорит об этом. Und die Bibel sagt davon. Прекрати желать чужие вещи. Also hör auf, fremde Sachen sich zu wünschen. Amen. Zu begehren. Прекрати желать чужие вещи. Also hör auf, Fremdes zu begehren. Закрой рот и прекрати так говорить. Also mach deinen Mund zu und hör auf so zu reden. Но благодари Бога. Aber danke Gott. За то, что у тебя есть. Also für das, was du hast. Благодари его за то, что у тебя есть. Danke Gott für das, was du hast. Благодари его за свой нос. Danke ihm für deine Nase. За свои туфли. Für deine Schuhe. За своего мужа, если он есть. Für deinen Ehemann, wenn du einen свою hast. Жену. Für deine Ehefrau. Благодари Бога, если ты одинока. Danke Gott dafür, dass du eine Alleinstehende bist. Благодари Бога, если ты замужем. Danke Gott, wenn du verheiratet bist. Amen. Amen. Когда ты говоришь, Господь, спасибо тебе. Wenn du sagst, Gott, ich danke dir. За то, что ты у меня есть. Für das, dass du bei и mir все, bist. Что у меня dass есть. Ich dich habe und alles, was ich habe. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Oh, и он смотрит на тебя. Und er schaut auf dich. И говорит: "Эй, реально." Und er sagt: "Hey." Эй, я все для него. Ich bin wirklich für ihn alles. Я все для нее. Also ich bin wirklich für sie alles. Я все для нее. Ich bin wirklich alles für sie. Я ей дам то, что она еще даже вот не попросила. Und ich gebe ihr das, was sie noch nicht bei mir gebeten hat. Я ей приложу это. Ich werde das ihr hinzufügen. Дополню. Also ich werde das vervollständigen. Это то, что делает Бог. Das ist das, was Gott macht. Эй, все остальное приложится. Denn alles andere wird hinzufallen. Приложится. Es wird alles andere hinzukommen. Но когда я ищу всеми силами. Aber wenn ich mit aller Kraft das suche. То, что считаю очень важным. Das, was ich als das Wichtigste Бога. Erachte, außer Gott. Знаешь, когда я говорю: "Да, Господь, спасибо тебе." Wenn ich sage: "Gott, ich danke dir." Спасибо, конечно. Natürlich danke ich Но dir. Но про мужа не забудь, Господь. Aber vergesse nicht meinen Ehemann. Да, это проблема. Dann ist das ein Problem. Amen. Amen. Но когда я говорю: "Господь, ты все, что у меня есть." Aber wenn du sagst: "Gott, du bist alles, was ich habe." Und du bist alles für mich. Und du bist alles für mich. Du bist alles für mich. Du bist alles für mich. Okay, ты тогда можешь получить и ожидать и реально получить. Dann kannst du was bekommen und erwarten. Das wird auch real passieren. Когда ты ставишь его на первое место. Also wenn du ihn auf den ersten Platz stellst.